du sollst nicht weinen, wenn ich einmal von dir gehen muss. Oh, denk nicht dran, noch ist der Tag so weit. Auch morgen wird die Sonne sollst nicht weinen, weil die Jahre viel zu schnell vergehen und weil dein Junge einmal groß sein wird. Denk an die Jahre, die noch vor uns liegen. Vergiss den Tag, der mich einst von dir führt. Ich bin ja noch bei dir, auch morgen.